Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95. Oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181. Oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche, AmerikaWoche.com, or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon wie immer Susanne Nielsen. Aus dem Poesiealbum der 60er Jahre, das ist unser Thema heute. Vor kurzem stand in einem Internetforum eine Anfrage, ob man helfen könne, denn in einem französischen Poesiealbum aus einem Pensionat der Tante oder Großmutter stehe ein Spruch auf Deutsch, den diejenige nicht entziffern könne. Sie sei Französischlehrerin und bräuchte jetzt bei dem Deutschen etwas Hilfe. Es handelte sich um den Spruch, den immer einer oder eine in ein solches Album auf die letzte Seite schrieb, dass er oder sie auf diese Seite kommen wolle, damit man zuletzt und intensiv an gerade diese Zeilen und diesen Menschen, nämlich den Schreiber, sich erinnern möge. Sicherlich haben Sie dies auch selbst entweder in ein eigenes Poesiealbum, in einem da stehen, sollte es Ihnen noch in Ihrem Besitz sein oder vielleicht selber mal in ein Album einer Schulfreundin geschrieben. Der genaue Wortlaut fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber er steht auch nicht in meinem Album. Aber es gibt und gab immer typische und eingängige kleine Sprüche und Gedichte, wovon man sicherlich den einen oder anderen noch kennt. Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit, ob der Himmel voll Wolken, ob die Erde voll. Mir fällt immer der abgewandelte Spruch ein, und ich muss lachen. Neulich schrieb ich ihn einer Bekannten, denn sie schwärmte von Lauchkuchen, und dazu fiel mir natürlich dieser Alternativspruch ein. Hab Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch, dann kannst du gut, und Luft hast du auch. Jeder mag eine Geschichte zum Thema Poesiealbum haben. Mein Onkel, der einen einzigen Satz schrieb in dieses Album und hierbei auch noch ein Wort vergaß. Zum Schaffen? Man fröhlich sein. Also da fehlte ein Wort. Okay, Also das muss dann das Muss sein, was da fehlte. Sicher ein Flüchtigkeitsfehler. Dann der Spruch auf Türkisch, der türkischen Schulfreundin, damals im Gymnasium noch eine deutsche Seltenheit. Aber unsere Schule war international. Viele Schüler aus anderen Ländern, die in Bonn eine Botschaft hatten und deren Familien oft ihre Kinder in unsere Schule, in unser Gymnasium schickten. Deutsch zu lernen, das war damals schon angesagt. In den 60er Jahren bzw. 70ern. Dass sie in diesen deutschen Brauch sich einfanden und ihn eigentlich nicht kannten und dass es da kein Übersetzungsprogramm gab, gibt natürlich heute erst das Geheimnispreis, was sie uns zum Andenken geschrieben haben. Es sei denn, sie schrieben einen gleichen Spruch auf Deutsch in der Übersetzung wie mein Klassenkamerad Katsuhiro Shibata. Heute kann man natürlich sowas in eine Übersetzungsprogramm-Sache eintippen und siehe da, auch diese Worte werden als Lebensrat erkannt. Ja, und ich möchte Ihnen heute ein Gespräch bringen, das ich mit meiner Freundin Therese hatte. Vor ein paar Tagen saßen wir bei Kaffee und Kuchen zusammen und haben uns über die Poesiealbumssprüche unterhalten und sie auch gegenseitig vorgelesen. Ich habe nämlich das Glück, ich habe gleich zwei Poesie-Alben. Und zwar hatte ich in der Grundschule im vierten Schuljahr in Wiesbaden ein Kurzschuljahr und dort war noch die Mädchenklasse beisammen, die sich bald teilen und auf andere Schulen weitergehen würde. Und dann wollten wir alle umziehen und wir zogen dann, ich mit meiner Familie, nach Bonn. Und dort hatte ich wieder ein Poesiealbum, denn das waren auch nicht Kinder, die ich aus der Volksschule kannte, sondern obwohl sich viele andere kannten, war ich natürlich neu dazu gekommen. Und so hatte ich dann auch neue Freundinnen und Freunde und die haben mir dann alle in mein Album geschrieben. Natürlich gehören dazu auch Eltern und Großeltern und Lehrer und wichtige Tanten und Onkel und Freunde der Familie. Alle sie haben einen kleinen Spruch hinterlassen und uns auf unser Leben damit vorbereiten wollen. Ja, und das möchte ich Ihnen jetzt vorführen. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich unterhalte mich jetzt gleich mit Therese Thielke. Also willkommen im Kulturspiegel. Ich sitze hier mit der Therese Thielke und eine jahrelange Mitarbeiterin im Radio und aber auch eine Kulturschneiderin. Und interessanterweise kommen immer so Erinnerungen, wenn wir zusammen sind. Und heute haben wir zusammen Tee getrunken und ich habe Kuchen gebacken. Ananaskuchen, auch mal was Interessantes. Wundergut, wunderschön. War schön, ja. Also willkommen Therese im Kulturspiegel. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier vor Poesiealben und zwar meinen Poesiealben. Ich habe zwei und zwar eins aus dem, ich bin mit 9 Jahren bin ich nach Deutschland zurückgekommen, 8 oder 9 Jahren und bin dann ins vierte Schuljahr gekommen in Hessen. Nämlich da, wo unser Opa gewohnt hat, während meine Eltern ein Haus gebaut haben. Aha. Und das war dann in Wiesbaden, meiner Heimatstadt, also auch wo ich geboren bin und getauft bin und großgewachsen. Wir sind immer mal wieder nach Wiesbaden zum Heimaturlaub. Also wir waren sommers immer bei Opa und Oma. Und ich habe aber dann ein Kurzschuljahr gemacht in Wiesbaden während dieses halben Dreivierteljahres, wo wir in Wiesbaden waren. Und das war 1966, 67. Und in dieser Zeit habe ich also ein Poesiealbum gehabt. Eins für diese Grundschule. Das war eine Mädchenschule damals noch. Die Hebbel-Schule in Wiesbaden war damals ein Jahr vor der Integration. Also wir waren noch getrennt als Mädels und Jungs. Die Jungs hatten ihr eigenes Schulhaus. Und auf der Mitte des Schulhofes war ein weißer Strich. Und den durften wir in der Pause nicht überschreiten. Also wir durften als Mädchen nur auf der einen Seite und die Jungs durften nur auf der anderen. Warst du auf einer Mädchenschule oder war das gemischt bei euch? Nein, bei uns war integriert. In Schwendi, aber, ja. Aber du bist ein bisschen älter als ich, also da war vielleicht ein anderer Ton. Also Wiesbaden, meine Volksschullehrerin, Frau Willenitzer, hat es nicht überlebt. Die ist also ein Jahr später, glaube ich, gestorben. Ah, ja. Hatte sie mit kleinen Jungen, kleinen Mädchen zu tun, zum ersten Mal in ihrem Leben. Oh, ja. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich dann in der höheren Schule, wir sind umgezogen nach Bonn in unser Haus, mhm, und 1967 bis 76 war ich auf dem Nikolaus-Cosanus-Gymnasium mit sehr vielen Kindern, die aus dem Ausland zurückkamen oder auch Kinder von Diplomaten waren. Also Bonn war Hauptstadt, provisorische, und man hat also in dieser Schule, war ein Auffang, es war eine Auffangschule für sämtliche Kinder aus aller Welt. Ah, ja. Sehr, sehr interessant. Mhm. Das waren also keine Gastarbeiter damals. Das waren richtig Menschen, deren Eltern in diesen Botschaften halt arbeiteten. Ja. Und die blieben für 2 bis 3 Jahre. Und später habe ich sie an allen Stellen in der Welt, von Oakland bis anderen in Amerika, North Carolina, habe ich den Sohn von einem Sänger, einem lyrischen Tenor, Tim Kimbrough ist der Sohn gewesen, mit dem war ich auch in der Schule, den habe ich in Amerika dann wiedergefunden. Aha. Also, und jetzt wollen wir uns ein bisschen unterhalten über, was man so in Poesiealben geschrieben hat. Du hast mir erzählt, Therese, dass du auch ein Poesiealbum hattest. Ja, ich hatte einen wunderschönen, kein so einen großen wie dieses, etwas kleiner, aber... Also du hattest ein kleineres Album, hast ja, du gerade gesagt? Mhm. Und alle meine Freunde zu Hause haben da auch eingeschrieben und der war wunderschön. Und viele Bilder, die man damals kaufen konnte, haben sie eingeklebt. Unter anderem auch ein Nachbar von uns, er war Kunstmaler und der hat mir ein richtig gehendes Kunstbild in den Album reingemalt. Und der war so hübsch und so schön. Und leider kam mein Poesiealbum von einer Tour nicht mehr zurück. Anscheinend, denn du hast, es ist einfach was weg. Ja. Du hast gesagt, der Maler hieß M. Hammer, ja, und hat die lokale, die Schwendi-Kirche auch ausgemalt, ja, die right, katholische, ja, Kirche. War ein sehr guter Kunstmaler. Ja. Und nachher sein Sohn hat das Gewerbe übernommen und hat sehr gut getan. Ja. Und der Hammer hat sehr viel Blumensträuße gemalt, hast du gesagt? Blumen hat er gemalt, Landschaften, Berge, alles Mögliche, aber wunderschön. Und vor allem auch Marienbilder, da habt ihr ja, also eine Kopie bekommen. Ja. Und das ist natürlich wunderschön. Ist das jetzt das auch von dem Hammer, das Bild das von dem Ort? Das ist auch von dem Hammer, aber das haben Freunde von mir fotografiert. Also es und ist ein haben Bild mir des Ortes. Das Originalbild ist ja ein Kunstbild, was der Hammer gemalt hat. Aber vom Ort, also vom von Ort, den Straßen, ja, mit den Gärten. Ist die obere Straße vom, ja, ja, vom Dorf. Und die ist ja aber in deiner Familie, dieses Bild? Die, nein. Nein, das nicht. Aha. Nein, ich das Marienbild nicht. Ist die es, ja. Die haben mir dieses Bild dann kopiert, oder das heißt eigentlich fotografiert und haben mir das Bild einmal hier nach Amerika geschickt zum Neujahr. Und ich war so glücklich darüber, weil ich einen Teil von zu Hause hatte. Ja, und dazu passt natürlich hier ein Spruch. Und den hat mir meine Freundin Christine geschickt und den muss ich gerade mal gucken und vorlesen. Und zwar geht es da auch um Heimat. Und das ist natürlich herrlich, wenn man dann sieht, was auch andere Poesiealben, sie hat also ihres auch ausgegraben. Vielleicht liest sie mir noch einige vor, aber zumindest hat sie mir 3 hier geschickt. Und das eine ist eben, vergesse nie die Heimat, wo deine Wiege stand, du findest in der Ferne kein zweites Heimatland. Und das ist natürlich aus ihrer Kindheit und zwar ist das also in den 60er Jahren gewesen und da hatte die Christine, glaube ich, noch nicht ans Auswandern gedacht. Also das ist eigentlich eben für jeden, der die Ferne im Auge hat und verlässt und dann woanders sich wieder ansiedelt. Und mein Vater hat mir auch immer solche Sprüche, also von Eichendorf. Gib mir mal gerade deins kurz, beziehungsweise meins, das erste Album, was ich also habe von 1967. Und da hat mein Vater geschrieben, was wisset ihr, dunkle Wipfel, von der alten schönen Zeit? Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, wie liegt sie von hier so weit? Oh ja. Das ist von Josef von Eichendorff und denke immer daran, auf deinem späteren Lebensweg, dein Vater. Also er war schon auf Reisen angelegt und vielleicht hat er es mir dann auch zugetraut, dass ich auch mit 10 Jahren dann irgendwann wieder im Ausland lande. Yeah. Wir waren ja gerade aus dem Ausland zurückgekommen. Oh, ja. Und was hat dir denn gefallen? Hier ist einer, den du mir... Ja, von einer Tante Spahn. Ja. Dein Leben sei fröhlich und heiter. Kein Leid betrübe dein Herz. Das Glück sei stets dein Begleiter. Fern sei dir Kummer und Schmerz. Ich finde das wunderschön, sowas. Ja. Und eben deshalb habe ich meinen Poesiealbum nachher sehr vermisst, weil ich habe ganz solche Regeln und Sprüche und so gerne gehabt. Ja, da finden wir noch einige andere Sprüche. Du hast mir erzählt, dein Poesiealbum war von dir mit Seide eingebunden gewesen. Ja, ja. Und dann, weil damals, das war gleich nach der Wende, ja, da hat man noch keine Bücher, richtige Bücher und sowas gekriegt. Dann aber bin ich gegangen, ich habe eines gehabt und der Umschlag hat mir nicht schön gefallen. Dann habe ich einen Stoff genommen, einen wunderschönen grünen Stoff mit kleinen Blümchen drin und habe mir das Buch selber eingebunden und habe Watte unten drunter gelegt, sodass es richtig aussah, als ob es ein Poesiealbum war. Und das hat jedem so gut gefallen. Und vielleicht dadurch und mit meinem schönen Bild da drin hat jemand das Ding so gut gefallen, dass es nicht mehr zurückgab. Ja, also ich habe auch eins von meiner Großmutter und da sind auch so Blätter drin gemalt. Nun hat meine Großmutter selber gemalt und es kann auch sein, dass das also ein Bild ist, das sie selber gemalt hat. Aber sie hatte auch Freunde, die Maler waren. Also wer das war und welcher, man hat früher ja auch sehr viel Porzellan gemalt und hat einfach dieses Aquarellieren gelernt, das Porzellanmalen, das waren einfach... Heute würde man sagen Hobbys, aber es waren eigentlich Zeitvertreibe, nicht? Ob man handgearbeitet hat oder gemalt. Zu meiner Zeit haben sie das eigentlich noch nicht viel gemacht. Ja, aber ich habe gestrickt und genäht. Ja, da wurde mehr Handarbeit gemacht mit Nähen und Stricken und Häkeln und alles Mögliche sowas. Also Gebrauchsgüter. Und wer eben ein Porzellanservice hatte, der konnte es dann auch bemalen. Und ja, das kam dann in den 50er Jahre mehr. Ja, vielleicht. So. Aber auch schon meine Urgroßmutter hat Porzellan gemalt. Aber das ist eine andere Zeit gewesen, gell? Richtig, ja. Also mein Vater hat 1968, also in das zweite Album hat er geschrieben, meiner lieben Susanne, wenn du einst am fernen Orte, so behalte dennoch lieb, dessen Hand dir diese Worte aus dem Herzen niederschrieb. Von ihrem Vater. Bad Godesberg, den 25. September 1968. Und damit hat er das eingeleitet, das neue Poesiealbum, der Vater, der Pater Familias, mein Vater. Und was hast du denn da wieder gefunden? Denn auch mit Glanzbildchen. Ist auch interessant. Ja? Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Aha. Ich finde das ganz schön. Wer hat es geschrieben? Was kannst du lesen? Dorothy Hansch, Wiesbaden. Also, ja, also eine Mitschülerin aus meinem vierten Schuljahr. Ja. Und meine Mama, meine Mutti hat also immer, sie war nicht so die romantische, sondern sie war immer die sehr praktische und hat mir dies ins Album geschrieben. Ein harter Kopf geht durch die Wände, obwohl es Schmerz und Beulen macht. Beim klugen Kopf tun dies die Hände und er wird niemals ausgelacht. Mit dem Kopfe durch die Wand kommt man leicht um den Verstand. Von Fred Endrikat, deine Mutti. Also das war so ein bisschen der erhobene Zeigefinger, finde ich. Aha. Ob das gut oder schlecht ist, jedenfalls meine Mutter hat immer den Wegweiser so angelegt, dass man ihn durchaus auf mich beziehen konnte. Denn ich bin der Dickköpfigste in der Familie, glaube ich, gewesen. Oh, ja. Was hast du noch? Das finde ich auch sehr hübsch. Mögen Engel dich behüten, wenn wir auseinandergehen, in der Heimat, in der Ferne, wenn wir uns nicht wiedersehen. Ja. Das finde ich eigentlich sehr hübsch, denn ich bin ja auch von zu Hause weggegangen mit dem Gedanken, nur hier rüber zu kommen, und wenn mir es nicht gefällt, gehe ich wieder zurück nach Haus. Aber mir hat es dann halt doch gefallen, und so habe ich viele nicht mehr wiedergesehen. Ja. So, das ist sehr interessant. Und deren Engel sind aber bei einem irgendwo. Also ob sie noch leben oder nicht, dann sind sie doch in Gedanken bei uns. Ja. Ich glaube, das ist die Idee, dass man betreut, behütet und begleitet wird von Menschen und der Erinnerung an sie. Ja, das stimmt. Also hier ist mein Bruder, ich arbeite mich so hier ein bisschen durch die Familie durch, von meinem Poesiealbum. Mit dem ersten Album haben wir uns gerade angeguckt, da hat mein Brüderchen mit 5 Jahren mir gerade mal seinen Namen reinschreiben können in das kleine Album. Haben wir uns eben angeguckt, weißt du noch, mit meinem Selbstporträt sozusagen, seinem Porträt von mir, sehe ich etwas bekümmert aus, aber blond. Und beim zweiten Mal, also 68, das ist also ein Jahr später gewesen, da konnte er jetzt schon recht gut schreiben. Da war er im ersten Schuljahr gewesen in Bonn. Und da hat er geschrieben, ein Häuschen aus Zucker, aus Zimt die Tür, den Riegel aus Bratwurst, das wünsche ich dir. Oh, wow. Dein Bruder Herbert. Das ist Es war am 29.09.68. Naja. Oh ja. Hast du wieder was gefunden? Ja, das ist auch ganz interessant. Ist nicht viel, aber es sagt, was sie meint. Ich schreibe keine lange Geschichte, denn so viel Zeit habe ich nicht. Das geht uns auch vielmals so, ne? Ja. Wer war so kurz angebunden? Weißt du da den Namen noch? Deine Freundin, dein Freund in Klammern, Peter. Ah, schön. Ja. Na, bist du, also auch gut. Und noch das Bild dazu gemalt, die Susanne. Aha. Mit roten Lippen. Ei, das war ein Verehrer. Dann. Ja. Ja, es gibt sehr viele Sprüche, die auch mit den Interessen von denjenigen im Poesiealbum zu tun haben, die manche lieben Pferde, manche lieben das Reiten, manche lieben alles Mögliche. Und hier eine Birgit Bischorner. Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie, sie sinkt mit euch wird sie sich heben. Schiller. Wow. Oh yes. Ja, also das war ja sehr... Wie soll ich sagen? Ja, da kann man aber schon sehen, dass die mehr oder weniger gebildet waren in der Schule und haben mit Schiller zu tun gehabt. Wogegen dieses ist wirklich ein mehr von Kindern. Denn da ist wieder eines drin, was sehr interessant ist, aber wie gesagt von Kindesgeist. Nein, also Grundschulkinder. Ja. Was du sagst, das sei wahr. Ehrlich bleibe immer da, halte Worte in jedem Fall, dann traut man dir überall. Also das hört sich eher an, als was Mama dir sagen würde. Findest du nicht? Ja, aber da war man noch ziemlich jung, wo sie sowas sagen würde. Ja, eben. Ja. Aber das sind so die Grundregeln des Miteinander Umgehens. Sei lieb. Ja. Mag sein. Willst du dich selbst erkennen, so sieh, wie die anderen es treiben. Willst du die anderen verstehen, blick in dein eigenes Herz, hat Goethe gesagt. Dieses Dichterwort befolge in deinem Leben, liebe Susanne, dein Opa und Patenonkel und Oma. Also er war nicht auch die Oma, sondern die Oma hat er noch mit dazugesetzt. Ah ja. Das war 1968, ja, bitte, also. Ja, Und hier, es hat meine türkische Freundin geschrieben und die hat leider nicht die Übersetzung dazu gelegt. Das kann ich dann gar nicht. Aber weil unsere Schule wirklich international war und diese Türkin eigentlich, also kein Kind von, also die, der Vater war Journalist von dieser Uhr oder meiner Freundin, war sie schon auch interessant als Schülerin in diesem Gymnasium. Da waren nicht so viele aus den umliegenden Ländern, sondern eher aus fernen Ländern. Und meine Freundin Dagmar kam aus Amerika zurück und hat dann auf Englisch hier reingeschrieben, auch sehr stolz: Columbus discovered America in 1492 and I discovered a good friend when I discovered you. Na bitte. Uh-huh. Ja. Sister, your friend Dagmar Breitenbach. Sehr schön. Ja. Und hier haben wir ein Ferdinand, der wohl total auf Pferde gestellt war, denn er sagte, alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Aha, und wer hat das geschrieben? Zur Erinnerung an deine Maya. Ach, Maya. Und witzigerweise hat Maya anscheinend in beide Bücher reingeschrieben. Denn hier steht das gleiche Gedicht. Oh, wirklich? Auch von Maya. Auch von Maya. So. Also die durfte dann gleich zweimal reinschreiben. Aha. Einmal im Einschulungsjahr und einmal ein Jahr später. Maya Förster übrigens. Und die haben wir aus den Augen verloren. Die suchen wir immer noch. Naja. Aber danach kommt die Barbara Prinz. Und die Barbara Prinz ist Ärztin geworden und zwar auf Krebs spezialisiert, also ein sehr hartes, ein hartes Leben, ein Leben, wo also man sehr viele andere Schicksalsschläge betreut. Und Maya hat also etwas sehr, sehr Lustiges damals in unserer Klassen, also in meinem Poesiealbum geschrieben, nämlich: Du bist ein Mensch in ganz besonderem Sinn. Und wenn Tiere schnurrig sind, verspielt und heiter, dann sind sie schnurrig, heiter und nichts weiter. Du aber weißt es, wenn du glücklich bist. Deine Barbara Prinz. Ja, sie hat das Gleiche hier reingeschrieben. Die hatten einen Spruch und den haben sie jedem reingeschrieben. Ja. Ganz witzig. Da musst du umblättern und was anderes finden. Oder zurückgehen und auf die ersten Sprüche gucken, weil die ersten wahrscheinlich sich unterscheiden, weil sie auch von einer anderen Stadt sind. Oh, das finde ich nun schön hier. Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Na bitte, so ähnlich wie das, was eben war, genau. Ja, das stimmt. Ist schön. Ja, und manchmal haben sie auch mehr darunter geschrieben als drüber. Also, liebe Susanne steht hier, Geduld bringt Rosen. Ja, süße. Ein Satz, ja. Und dann lachst du auch über meine kurzen Zeilen. Ich wünsche dir von Herzen, dass sie einmal wahr werden. Christiane Rosbund. Und das hat wahrscheinlich Rosbund und dann Geduld bringt Rosen, passt ja sehr schön. Ja, und das passt zusammen. Hast du noch was gefunden? Ja, hier sagt es: Quäl dich in tiefer Brust das harte Wort, du musst, so macht dich eine nur still, das stolze Wort, ich will. Ha. Also nicht wollen, sondern wollen. Sondern wollen, ja. Also hell Gesicht bei bösen Dingen und bei frohen Still und Ernst und gar viel wirst du vollbringen, wenn du dies bei Zeiten lernst. Zur Erinnerung an deine Klassenkameradin Barbara Brosius. Und auch Barbara Brosius, die hatte übrigens die schönste Handschrift all meiner, meiner Mitschülerinnen. Oh. Also ganz wunderschöne Schrift. Alles und so gleichmäßig. Alles gleichmäßig, schön rund. Und die Barbara ist auch Ärztin geworden. Barbara Prinz ist Ärztin geworden und Barbara Brosius auch. Oh. Und das waren die wirklich mit den Einsernoten. Also das waren unsere absoluten Spitzenschüler. Ja. Also da waren wir alle immer hoch. Wie soll ich sagen, da standen wir in der Schuld, weil wir selber alle nicht so viel gebracht haben. Ganz witzig. Ja. Was hast du noch gefunden? Ja, das ist auch ganz interessant. Freud, Gesundheit, Sonnenschein sollen immer um dich sein. Das ist doch nett. Kurz und bündig, aber wahr. Ja, und von wem? Anja Leipert. Anja Leipert. Das sind Namen, die mir jetzt manchmal vage noch in Erinnerung sind, wer genau das die Einzelnen waren. Ja. Aber an Peter Zettler erinnere ich mich sehr genau. Peter hat nämlich in Bad Neuenahr eine Tanzschule. Und ich glaube, die gibt es noch. Und wir haben uns vor ein paar Jahren haben wir uns wieder miteinander besprochen. Und Peter hat früher mit mir sehr viel gespielt, war gerne bei uns zu Hause. Und wir haben als junge Gymnasiasten, als 10-, 11-Jährige, haben wir viel uns gesehen. Das Lachen, also liebe Susanne, das Lachen unterscheidet Mensch und Tier. Und man erkennt den Menschen stets daran, dass er zur rechten Stunde lachen kann. Und das Lachen haben wir, also ich auf jeden Fall, nicht verlernt. Froh zu sein bedarf nicht wenig, und wer froh ist, ist ein König. Er hat aber gleich in Klammern eine Königin dazu geschrieben, damit es auch auf mich zutrifft. Dein Freund Peter Zettler. Und es war 1968. Ja. Oh ja. Das ist auch wieder ein ganz hübscher Spruch. Sei deiner Eltern Freude, beglücke sie durch Fleiß, dann erntest du im Alter dafür den höchsten Preis. Ich finde es hübsch, wenn die Kinder schon so an die Eltern denken. Ja, das finde ich auch sehr nett, und auch an die Zukunft, nicht? Da, ja. Und wir waren ja auch wirklich gute, brave Kinder. Ja, eben, ja. In der Zeit konnte man gar nicht als wie brav sein. Ja. Ja, hier ist ein Spruch von Karl Settegast, und das war mein Lieblingslehrer, auch mein erster Lehrer im Gymnasium, und das war der, wie gesagt, der Herr Settegast. Nur der Denkende erlebt sein Leben, am Gedankenlosen zieht es vorbei. Maria von Eber-Eschenbach, sehr schön. Denk daran und an die Jahre der Zusammenarbeit. Dein Klassenlehrer Karl B. Settegast. Also Zusammenarbeit mit seinen Schülern, das ist doch eigentlich schon recht fortschrittlich gedacht. Ja, also gar nicht so, wie soll ich sagen, ein Lehrer war ja früher also der liebe Gott, ja? Ja, da musste man auch noch auf ihn hören, und wehe, wenn man nicht fleißig war und immer gehört hat, was er sagt, dann kam bei uns wenigstens der Lehrer mit dem Stock durch, und wenn du nicht gehört hast, hast du eine auf den Rücken gekriegt. Ja, also mein Großvater hat meinen Vater unterrichtet. Mein Großvater war Gymnasiallehrer, jener Opa und Pate, den ich hatte, der mir da Lebensweisheiten hier einschrieb und die Oma gleich mit bedacht hat. Und der Opa hat tatsächlich noch mit dem Lineal oder mit dem Rohrstock durfte er noch auf die Finger hauen. Ja, bei uns auch. Bei uns aber nicht mehr. Also 67, da war es aus. Also da wurde mal einer zum Direx gezerrt, aber das war also dann schon sehr fragwürdig. Oh, ja. Da haben wir uns alle also schon angeguckt, nee, das geht nicht mehr. Und heutzutage ist es ja absolut nicht. Ich meine, da wurde in Schulen noch gepaddelt. Das heißt, der wird mal dreimal mit so einem Tennisschläger auf den Hintern gehauen. Aber vor oder dem Direktor... Auf die Innenhände? Nee, hier in der Schule, bei den Amerikanern. Also das ist also absolut, das wird also auch noch angekündigt. Und also das ist... nein, also das ist die Zeiten sind absolut vorbei. Ja. Aber der Settegast war ein sehr anständiger, sehr netter Lehrer, und vor allem hat er, der hat uns mit uns Shanties gesungen, und der liebte England und die Seefahrt und alles Mögliche. Oh. Also es war ein Mann, den wir sehr mochten. Also auch mein erster Geschichtslehrer, und der hat das immer sehr. Der hat daraus Geschichten gemacht, das fand ich also ganz, ganz toll. Und das war 1970, hat er mir das reingeschrieben, also Zusammenarbeit, an die Jahre der Zusammenarbeit. Naja, ja, und mein Lateinlehrer hat mir Lateinisches reingeschrieben, und das wollen wir jetzt mal schön vergessen. Ich habe 4 Jahre Latein bei ihm gehabt, das reicht. Oh yes. Es muss nicht sein. Ubi bene ibi patria, da wo es mir gut geht, ist zu Hause. Das habe ich mir merken können. Mehr eigentlich nicht. So. Irgendwann braucht man es dann, das Latinum, aber gut. Hast du noch was? Ja, das ist also etwas, was man heutzutage absolut nicht mehr findet. Ja, das war aber von 67. Aber es muss schon ein ziemlich altes... alter Spruch sein. Ja, ein alter Spruch sein. Nicht Schönheit ist des Mädchens Zier, nicht Perlenschmuck und buntes Kleid. Ein reines Herz voll Engelswürde, voll Unschuld und Bescheidenheit. Ja. Die lachen heute alle drüber. Nein, man lacht darüber, weil es so, ich sehe mich in einer Ecke sitzen. Und mein Lateinlehrer sagte immer, dass er irgendwie Italien besucht hätte und die Mädchen durften ihn nicht anschauen. Oder war im Kloster, da durfte keiner ihn angucken. Oh. Also er war ja dann ein Mann und also da, das Frauenbild hat sich doch etwas gewandelt, kann man ja sagen. Ja, ganz bestimmt. Ganz und bestimmt. Meine Lehrer waren eigentlich recht progressiv, muss ich sagen. Also wer das geschrieben hat, hat den Spruch seiner Eltern übernommen. Das aber soll. Hier, also mein Deutschlehrer, Dr. Becker, und man darf nicht vergessen, das war 1968, das war die Zeit der Studentenrevolten. Also da waren die alle schon etwas progressiv, die Lehrer right. auch. Und da hat er in mir eingeschrieben von Erich Kästner, nämlich einen Spruch: Du rennst im Kreis, du suchst ein Loch. Du rennst umsonst, begreif es doch, besinn dich, ein einziger Ausweg bleibt dir noch, geh in dich. Also, die was? Geh in dich, also überlege. Oh, geh in dich, oh ja, that's it. Okay. Also, das hat mein Deutschlehrer Dr. Becker geschrieben, zum ersten Advent 1968. Ja. Ich blättere hier auch, es geht langsam dem Ende zu in meinem Album. Da wurden wir also schon, da waren wir schon ein bisschen zu alt fürs Poesiealbum. Hier ist noch eins: Wenn du einst als Großmama im Lehnstuhl sitzt bei Großpapa und denkst an die Schulzeit, die war verrückt, so denk auch an deine Freundin Rosi zurück. Und Rosi lebt heute in Mexico City. Oh. Die kam aus Chile zu uns in den 70er Jahren nach Deutschland. Und verbrachte einige Zeit, hat dann wieder in Chile gelebt und ist nach Wien zum Studium, hat dort ihren mexikanischen Mariachi, einen großen Blonden deutscher Abstammung, kennengelernt und ist dann mit ihm in Mexico City gelandet. Und man spricht zu Hause Deutsch und ist vorwiegend blond. Also das war, ist die deutsche Diaspora, das deutsche in der Welt umherziehen und von Österreich und Deutschland alles kann man bis nach Mexiko verfolgen. Verfolgen, ja. Ja, ja, interessant, ja, ja. Sie war aber auch österreichischer Abstammung, glaube ich, die Rosi, ja, Althausen, ja. Weil hier hast eine Bildseite mit einem, ich denke, das ist mir japanisch. Die hat einen japanischen Spruch eingeschrieben und der sieht aus wie ein Bild. Ich weiß nicht, was es sagt. Also es ist auf Japanisch, ist es auf der linken Seite dann übersetzt? Ja, da ist der... Auf der anderen Seite daneben ist ein Spruch auf Deutsch. Kann es sein, dass das die Übersetzung davon ist? Kibata, no. Das ist Katsuhiro Shibata. Shibata? Das ist ein japanischer Mitschüler gewesen von mir, von meiner Schule. Katsuhiro Shibata. Shibata. Also das ist aber der Spruch dann auf Deutsch. Ja, der ist. Arbeite immer fleißig, sei freundlich und heiter, immer mit Gesundheit, so mögen dich die Leute. Ja, ja, das ist auch sehr japanisch, nicht? Also ja. Brav arbeiten und wie sagt man im Schwäbischen, schaffe Häuschle baue und dann sterbe. Also, ja, so, die haben auch sowas. Die haben auch sowas. Da geht es eigentlich darum, dass man einen Sohn hat, einen Baum pflanzt und ein Haus baut. In seinem Leben. Ja, das ist also eine sehr schöne, eine sehr schöne Lebenstradition. Yeah. Ja, ja, oh. ja. Ja, und hier ist ein Spruch von Günter Kissen. Allerdings, das ist eher also aus einer Zeit, wo wir alle schon ein bisschen älter waren, nämlich 15 oder so. Ja, 15, 16. Und da hat Günter Kissen mir reingeschrieben ins Album: Von weit entfernt kamen wir, Susanne, wir danken dir, denn du lud'st uns alle ein, Gast auf deiner Fete zu sein. Wir werden lustig und fröhlich sein. Na, ist das nicht fein? Wir werden tanzen und wir werden lachen. Danke fürs Saubermachen. Oh. Und Günther Kessen ist später im Leben Fotograf geworden. Und wir haben festgestellt, er und wir, also ich und ein seiner Klassenkameraden, Stefan Tobolik, der Arzt geworden ist, also wir haben uns auch später wiedergefunden, ja. Und der Günther Kessen ist plötzlich gestorben. Also wir haben jetzt nur noch Erinnerungen an ihn. Oh, und, ja. Und dabei hatte er gerade sein Leben aus dem Chaos ein bisschen in, er hatte einen Führer geschrieben über Hunde, wie man mit Hund reist oder sowas durch Deutschland. Aha, das war ja. Also sein letztes großes Projekt. Und dann haben wir erstmal nichts gehört und haben fassungslos beide festgestellt, den Günther gibt es nicht mehr. Ja. Oh. Also da waren wir sehr ein bisschen traurig darüber. Traurig, man hätte und sich der ja war auch mal, ziemlich jung. Ja, also unter 60 auf jeden Fall. Oh, und ja. Das ist also auch schon einige Jahre her. Ja. Und das war dann doch, wir waren sehr betroffen. Ja. Ah, ja. Dann, das sind natürlich auch Erinnerungen, die sich an so etwas angrenzen. Ich habe mit vielen wieder Kontakt gehabt. Wir sind 100 Abiturienten gewesen und von denen habe ich eine ganze Menge wiedergefunden. Oh. Und mich auch mit denen besprochen. Das sind sehr, sehr viele. Das sind sehr viele. Es waren vier Klassen, also in unserer höheren Schule waren vier Klassen. Mhm. Und der Klassenverband wurde aber dann langsam aufgelöst. Das war eher wie so ein College. Das war also eine Reform, eine Oberstufenreform und so. Also in den 70er Jahren ist da so einiges. Später gab es Gesamtschulen. Das war, ist unsere Schule selber ist dann in eine Gesamtschule umgewandelt worden. Oh ja. Also hier ist deine Mathematiklehrerin. Das war die Frau Broxitter. Und zwar Maria Broxitter. Und sie hat geschrieben, sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Oh ja, das ist und, sehr interessant. Ja, da steht aber hier schon die Todesanzeige dazu, denn die Frau Broxitter war sehr krank und ist dann also nicht, hat, sie hat dann leider nicht mehr gelebt nach 1970. Und ihre Schwester, Frau Gießen, war unsere Deutschlehrerin. Das war also die Frau Broxitter mit Mädchennamen hieß Gießen und die Frau Gießen, ihre Schwester hat also bei uns auch unterrichtet. Ah ja. Ja. Hast du noch was gefunden in dem schönen Album? Ich müsste auch jetzt wieder zurückgehen an den Anfang. Hier ist ein kleines Schreiben von Pearl Buck. Pearl S. Buck, das, ja. Ja, die hat die gute Erde geschrieben, ein Buch. Ja, ja kennst ja. du das? Ja. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, weil sie auf das Große vergebens warten. Dass du, liebe Susanne, im gegebenen Augenblick das Richtige tun mögest, wünscht dir deine Tante Rosemarie. Ja. Oh. Und das ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und auch ein sehr wichtiger Spruch, denn sie hat immer die positive Seite des Lebens Aha. gesehen und das ist also ganz, ganz wunderbar. Und enden möchte ich mit dem Spruch hier, den ich am Anfang in der Einleitung nicht mehr genau wusste, nämlich dieses Gedicht in der Originalform. Ich kenne es nur in dem scherzenden Veränderung von den Worten. Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit, ob der Himmel voll Wolken, ob die Erde voll Streit. Das habe ich genau hier. Hast du es auch? Ja, dein Wolfgang. Wolfgang war der Sohn, das war ein angeheirateter Verwandter. Und Wolfgang ist Zahnarzt geworden. Oh ja. Also man verbindet dann auch immer die Erinnerung mit dem, was aus den Menschen dann ja, geworden ist. Ja, natürlich, ja. Also ich danke dir ganz herzlich für das Blättern okay. in diesem schönen Album mit mir. Und, oder in diesen beiden Alben, Therese, und mitnehmen tun wir ein bisschen die Erinnerung daran, dass diese Sprüche einen durchs Leben begleiten, nicht? Yes, das ganze Leben denkt man doch immer wieder an solche Sachen und ich finde, das sollte man auch, weil es gibt einem viel Ansporn im Leben, um in dunklen Stunden weiterzumachen. Ja, und die gibt es bestimmt, immer mal wieder. Ja.